Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 570 an Schiller. So ist denn endlich der große Tag angebrochen, auf dessen Abend ich neugierig und verlangend genug bin. Hier noch einige Bemerkungen. Erstens, wollten Sie Voß nicht in den ersten Szenen im Kürass kommen lassen? In dem Collet sieht er gar zu nüchtern aus. Zweitens, auch wäre das Barett für Wallenstein nicht zu vergessen, es muß so etwas wie Reiherfedern bei der Garderobe sein. Drittens, wollten Sie nicht auch Wallenstein noch einen roten Mantel geben? Er sieht von hinten den andern so sehr ähnlich. Mittags hoffe ich, Sie bei mir zu sehen. Weimar am 30. Januar 1799. G.